minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, willkommen zu Radio A heute am 8.9.2019. An einem anderen Datum hört ihr eine Wiederholung. Heute haben wir wieder für euch das regionale Schwerpunktthema. Wir beschäftigen uns mit der Burschenschaft TuS Konya, die den Vorsitz der Deutschen Burschenschaft übernimmt. In eigener Sache, wir dokumentieren für euch hier den Redebeitrag, der gehalten wurde am 15.8. auf dem Marktplatz nahe des Polizeireviers Nord. Da fand eine Kundgebung statt wegen Polizeigewalt. Wir haben heute für euch kein externes Material, sondern nur eigene Sachen. Wir beschäftigen uns mit einem überregionalen Schwerpunktthema. Und zwar werden wir ein Gespräch führen über die 14 Merkmale des Urfaschismus, einen Text von Umberto Eco. Dann folgt wie immer die schöne Scheiße des Monats. Es geht um Chatta und es geht vielleicht auch um die Landtagswahl, vielleicht auch nicht, wenn wir Zeit haben. Auf jeden Fall geht es um einen Vorfall bei einem KSC-HSV-Spiel. Und dann kommt natürlich schöne Musik und Termine. Und das wird heute die Sendung sein. Viel Spaß beim Hören von Radio A Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz oder im Netz unter querfunk.de oder über unseren Blog, wo ihr die Sendung nachhören könnt. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, der Putschplan steht. Rechte Burschenschaften wollen in der deutschen Burschenschaft dem Dachverband die Macht übernehmen. Niemand sollte davon erfahren, doch die Mails werden öffentlich. Von diesem Plan sollten die Liberalinskis nichts erfahren. In der deutschen Burschenschaft, kurz DEB, wollen erzkonservative Burschenschaften die Macht an sich ziehen. Vor allem die Karlsruher Burschenschaft Tuisconia und die alte Breslauer Burschenschaft des Ratscheks zu Bonn tauschen deswegen Putschgedanken aus. Diskutiert die Punkte ruhig mal bei euch auf dem Haus, heißt es in einer der Mails, die der Taz vorliegen. Und es wird zugleich gewarnt, aber schau, dass die Gedanken nicht zu unseren Liberalinskis im Verband kommen. Am 21. Juni 2011 leitete Ruzzi, wie sich Rudolf SCH von Tuisconia nennt, die Mail mit dem Putschplan an Christopher M. weiter, den bereits die Ratschecks gesendet bekommen haben. Gleich einen Tag nach dem sogenannten Burschentag der deutschen Burschenschaften betonte SCH am 20. Juni in einer Mail: Übernehmen wir halt diesen Laden. Auf dem Burschentag in Eisenach vom 16. bis 19. Juni hatte die extreme rechte burschenschaftliche Gemeinschaft, zu der die Tuisconia und die Ratscheks gehören, jedoch eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Erfolglos hatten die Ratscheks versucht, die Burschenschaft Hansea zu Mannheim auszuschließen und lassen mit der Begründung, der Sprecher der Hansea, Kai Ming-Au, sei nicht deutscher Abstammung. Der Eklat über die Frage der Abstammung als Kriterium für die Mitgliedschaft konnte mittlerweile beigelegt werden, zumindest nach außen hin. Und so geht der Artikel noch ein bisschen weiter und ein bisschen weiter und wir kommen zu einer kleinen Zitatsammlung. So wird unter anderem beklagt, durch die von den Siegermächten eingesetzten Medienmacher und durch den von den 68ern erfolgten Umdeutungsversuch aller traditionellen Werte soll gerade beim deutschen Volk erreicht werden, dass es statt natürlichem Stolz und Nationalbewusstsein Schuld- und Schamgefühle entwickelt. Es würde versucht, dem deutschen Volk immer wieder mit der Faschismuskeule eine Dauerdemütigung aufzuzwingen. Sie meinen zudem, dass Einwanderer hauptsächlich wegen der sogenannten, sie nennen es sozialen Sicherungssysteme, kamen. Über die Mails und den Putschplan möchte der damalige Vorsitzende SCH mit der Taz nicht lange reden. Das ist alles ein Fake, die Mails sind von einer privaten Adresse gehackt worden, sagt er. Den Widerspruch Fake oder Hack will SCH nicht beantworten. Ja, der hier zusammengefasste Artikel ist gar nicht neu, sondern erschien in der Taz am 13.07.2011. Das Spannende ist an dieser Geschichte, dass in der BNN, und zwar am 29. August 2019, es einen deutlich aktuelleren Zeitpunkt gibt dafür. Und zwar schreibt die BNN, Karlsruher Burschenschaft soll Vorsitz eines umstrittenen Dachverbands übernehmen. Da heißt es in der Zwischenüberschrift, der Besuch des Karlsruher Bürgermeisters Albert Käuflein beim Stiftungsfest sorgt für Ärger. Der Grund, die Burschenschaft Tuisconica war der Veranstalter. Und diese Burschenschaft ist höchst umstritten, weil sie enge Kontakte zu Rechtsradikalen pflegen soll. Ja, das hat die Autonome Antifa Freiburg auch ganz treffend und simpel zusammengefasst. Und zwar hat sie am 4.7.19 einen Kurzartikel auf ihrer Internetseite unter den Meldungen veröffentlicht, die Tuisconia Karlsruhe neuer DB-Vorsitzender. Die nächste Vorsitzende der deutschen Burschenschaft ist die Karlsruher Burschenschaft Tuisconia. Sie wurde auf dem diesjährigen Burschentag, also 2019 in Eisenach, der findet immer in Eisenach statt, vom 12. bis 16. Juli gewählt und folgt auf die Freiburger Burschenschaft Saxo Silesia, die derzeit den Vorsitz innehat. Die Festrede hielt der AfDler Michael Klonowski. Ja, der Bürgermeister meint hier auch, das wäre eine ganz normale Einladung, wie jeder andere auch, zu einem Dorffest oder irgendwie so die Klassiker, die man halt als Bürgermeister so macht, dass man da mal vorbeikommt und dann alle Hände schüttelt und sich dann betrinkt und dann wieder geht. Aber dem ist halt nicht so, sondern in diesem Bereich oder in dieser Burschenschaft sind durchaus viele Rechte drin, die entweder offen rechts sind oder auf jeden Fall Kontakte in die rechte Szene haben. Hm. Ja, und die Deutsche Burschenschaft, die hat ja ganz spannende Sichtweisen. Wir scrollen hier mal parallel ein bisschen auf deren Internetseite rum und finden hier so schöne Sachen. Es geht hier um ihre Leitmotive, die Leitmotive der Deutschen Burschenschaft, also des Dachverbandes, den die Teuskonia hier von Karlsruhe aus in Zukunft steuern und organisieren soll. Aus der Sklaverei der napoleonischen Fremdherrschaft entwickelte sich die Überzeugung der Urburschenschafter, dass ein Volk im Sinne einer Gemeinschaft von Menschen mit gleicher Sprache, Kultur und Herkunft, die auf einer gemeinsamen Abstammung und gemeinsamen Schicksal über Generationen hinweg beruht, niemals durch willkürlich gezogene politische Grenzen getrennt sein soll. Eine große Chance, diesen Grundsatz auch für das deutsche Volk Wirklichkeit werden zu lassen, sieht die deutsche Burschenschaft in einem zusammenwachsenden Europa der Vaterländer in der Gemeinschaft freier Völker. Ja. Ja, also hier wird auch größtenteils gesagt, dass eigentlich eher dem deutschen Lande gedient werden soll, aber niemals wird erwähnt, dass es auch der deutschen Verfassung dienen soll, was ja schon auch ein bisschen komisch ist. Genau, also auf der ganzen Internetseite, wir haben uns auch noch ein bisschen weiter durchgearbeitet, ihr könnt das auch selber tun unter burschenschaft.de und dann eben auf Leitmotive, da gibt es auch ein Video, das könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr wollt. Muss man nicht unbedingt gemacht haben, aber kann man natürlich machen. Ja, genau, ist ganz interessant, es wird immer Deutschland erwähnt und ich meine da irgendwie mit diesen willkürlich getrennten Grenzen und Sprache und so weiter, das klingt auch so ein bisschen nach Osterweiterung, ein bisschen nach Deutschem Reich und so. Ja, man sieht auf jeden Fall auch so eine schöne rot-schwarz-weiße Fahne im Hintergrund in diesem Video, was jetzt auch nicht gerade uneindeutig ist. Ja. Ja, also Fakten statt Vorurteile, sagen sie auch. Klicken wir doch mal da drauf. Die Deutsche Burschenschaft ist heute ein Verband mit etwa 7000 jungen und alten Mitgliedern in fast 70 Burschenschaften. Und die grundlegende, der Wahlspruch der Deutschen Burschenschaft, Ehre, Freiheit, Vaterland, da wird da umrissen und alle Werte, denen sie nacheifern, die sogenannten Bundesbrüder, die leiten sich daraus ab. Was ganz interessant ist, sehe ich jetzt gerade auf der Internetseite, ist es auch keine E-Mail, sondern wie für den traditionsbewussten Kartoffelianer-Deutschen eine E-Post, eine elektronische Post. Es ist eine elektronische Post. Ja. Gut, es ist ganz interessant. Man kann hier an verschiedenen Stellen E-Posten einsenden, wenn man das möchte. Ansonsten, was haben wir denn hier? Gehen wir doch mal, gucken wir mal Karlsruhe. Auf genau, jeden Fall. Die Teuskonia ist da dabei. Jetzt klicken wir uns mal hier auf die Internetseite der Teuskonia, weil das ist ja auch ganz interessant. Und die Teuskonia, die hat es natürlich direkt übernommen. Also die Teuskonia ist in der Kornblumenstraße 9 in Karlsruhe, in der Oststadt, wie die meisten Burschenschaften, ansässig in der Oststadt. Das ist so traditionell. Auch hier schickt man keine E-Mails, sondern man gibt eine E-Post-Adresse an. Hier ist auf jeden Fall, sind sie auch schon ziemlich arg von sich überzeugt, was das Ganze anbelangt, nämlich hier auf so einem Emblem steht Deutsche Burschenschaft und dann steht drunter grundsätzlich überlegen. Grundsätzlich überlegen. Das ist schon, würde ich sagen, schon ein steht bisschen bei der DB gruselig. Oder bei der Teuskonia? Bei der DB, also beim Dachverband. Hier gerade bei den Bildern von der Teuskonia. Genau. Ja, gut, was ist da so los? Die gute Teuskonia. Wer wir sind, wer ist denn die Teuskonia? Eine Burschenschaft, eine spezielle Art der Studentenverbindung. Diese Verbindungen berufen sich ideologisch auf die Urburschenschaft von 1815, da habe ich gerade was drüber erzählt. Einfach zusammengefasst werden die Grundsätze dieser mit den drei Schlagworten Ehre, Freiheit, Vaterland bezeichnet. Aus dieser Tradition heraus sind die Burschenschaften auch die einzige Verbindungsart, die sich als politisch bezeichnet. Dabei geht es aber nicht darum, einer politischen Strömung anzugehören oder zugerechnet zu werden. Das würde ich vielleicht mal in Frage stellen. Es geht vielmehr darum, dass die Auseinandersetzung mit politischen Themen, die Diskussionen über und die Meinungsbildung zu diesen ein sehr wichtiger Teil des Verbindungslebens ist. Dieser wird neben häufigen Gesprächen in lockeren Runden durch Vorträge und Diskussionsrunden zu jeweils tagesaktuellen Themen erreicht. Und jetzt können wir uns ja mal drüber unterhalten, was der Kontext mit dem Inhalt zu tun hat. Also ich versammle mich mit Pimmelträgern und zwar ausschließlich Also es ist eine große Pimmelparty, um das mal Pimmelparty. Und dann reden ganz viele Pimmel unterschiedlichen Alters über ein davor durch die Vorsitzenden streng hierarchisch ausgewähltes Thema. Und die eingeladenen Vortragenden sind dann zum Beispiel auch Festredner wie der Herr, was habe ich vorhin gesagt, also der nette Mann von der AfD, der dann die Festrede hält und so. Michael Kolowonski. Kolowonski, auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Und das Ganze ist dann natürlich total, also wertfrei und total freie Meinungsbildung. Das ist ja ganz klar. Wie voreingenommen. Es ist quasi völlig kontextunabhängig, völlig freie Meinungsbildung mit all diesen tollen Einflüssen, die eine Demokratie oder noch freiheitlichere Systeme eben bieten. Und das Ganze völlig unvoreingenommen nur unter den drei ganz kleinen und fast nichtssagenden Begriffen Ehre, Freiheit, Vaterland. Also eine Diskussion, die natürlich völlig locker geführt werden kann unter diesem kaum vordefinierenden Sprachraum, in dem man spricht und um was es geht und auch natürlich mit den Einflüssen aller Geschlechter, also des einen Geschlechts. Und dann kommt man halt auch ganz schnell irgendwie zu einer Übernahme. Genau. Wie das normal ist in normalen Gesprächen, dass man mal das kurz von A nach B das springt. Ist normal. Und dann ist man, also man sagt hier auch, natürlich freuen wir uns auch, wenn wir im Privat- und Berufsleben als Gegenüber einen Burschenschafter erkennen. Nicht, dass wir daraus irgendwelche unlauteren Nutzen für uns ziehen wollen, nein. Es genügt uns zu wissen, dass wir hier einen gestandenen Gesprächspartner unserer Wellenlänge haben und das in Anführungszeichen. Also wir müssen, hier wird wirklich viel on the edge argumentiert, also es ist ganz wichtig, dass es Sie werden sehr schnell erkennen, dass der einstige Gemeinschaftskundeunterricht sehr weit zurückliegt und häufig auch durch die Meinung des damaligen Lehrers und die gewünschte Zensur geprägt war. Und sie werden erkennen, dass nur ein fundiertes historisches und politisches Wissen ein sicheres Bewegen zwischen Fakten und der heutzutage allgegenwärtigen, in Anführungszeichen gesetzten, Political Correctness ermöglicht. Das Ganze lernt man über Sozialkompetenz und sogenannte Soft Skills, also den Umgang, die Umschiffung der Political Correctness zum Beispiel. Also das sind die Grundsätze, warum man heute noch Burschenschafter werden sollte, in Augen der Teuskonia Karlsruhe. Und jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt hier schon eine ganze Weile vor uns hingebrabbelt und deshalb hauen wir euch jetzt ein Lied um die Ohren. Und das werden wir gleich ankündigen. Und weil es ja zu der Scheiße auch noch Gegenmodelle gibt, spielen wir jetzt von Suki. Einige meiner besten Freunde sind Männer. Das ist nicht White Man's Burden Reloaded. Das ist Kritisches, wer kritisch ist zu dem, worin er steht. Und ich will's weder hören noch supporten. Wenn du kritisch bist, doch dich nicht siehst, bleibt das ein Privileg. Von KIZ über Major Bart und linker Student bis zum Vatertag. Von ich meine es halt so, deswegen darf ich das. Bis ich meine es nicht so, deswegen darf ich das. Und der Mann von heute lacht seit neulich auch über sich selbst. Reflektiert und selbstironisch, wow, was für ein Held. Weiß Bescheid, ganz souverän, so cool, alles im Griff. Und dieser Humor macht mich immun gegen Kritik. Ja, ich bin nicht perfekt, nein, ich will's auch nicht sein. Sieh mich als ein Prozess voller Zweifel am Mic. Und ich lieb das Lachen, doch mein das Lachen zusammen. Denn Befreiung heißt für mich auf Suche nach Alternativen zum Mann. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Olam de Gouche wurde guillotiniert. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Wer zweimal mit der gleichen Pin gehört schon zum Establishment. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft. Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten. Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System? Alle kennen ihn im Squad, alle machen Platz für ihn. Und viele denken auch, er hat diesen Platz verdient. Niemand sonst von ihnen hat so viele Nazis verhauen. Und niemand marginalisiert auf Soli-Partys die Frauen. So wie er kennt die Codes, er kennt die Szene.

auslegen, wie man möchte. Ne? Also, so ob das praktisch dann handgreiflich wird oder ob das praktisch erfahrbar wird. Ah, lustig, abgeleitet aus dem Gesetz sozusagen, das ist nämlich die Grundsätze der deutschen Burschenschaft, in Artikel Nummer 6 definieren sie dann die Freiheit nochmal. Die persönliche Freiheit sieht die Burschenschaft in dem Recht des Einzelnen, sich frei zu entwickeln und auszubilden, sowie frei zu handeln, solange dadurch nicht Rechte anderer beeinträchtigt werden, insbesondere zur Wahrung der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Was genau die Gewissensfreiheit ist, bleibt ja auch mal offen. Und woran man glaubt, naja gut, das bedeutet ja auch nicht viel. Die politische Freiheit erblickt die Burschenschaft in der Gleichberechtigung aller Bürger sowie in dem Recht jedes Einzelnen und jedes Volksteils auf seine angestammte Heimat und auf die Selbstbestimmung über seine staatliche Zugehörigkeit. Ja, nieder mit den Reparationszahlungen für ein geeintes und freies Deutschland. Lustigerweise wird wirklich nicht ein einziges Mal, soweit ich das jetzt überblicken kann, die deutsche Verfassung erwähnt. Ja. Sie haben selber eine Verfassung, die Grundsätze in der Verfassung der deutschen Burschenschaft. Aber sie beziehen sich dann immer aufs Vaterland, da kommen wir jetzt auch noch dazu abschließend. Aber sie, die deutsche Verfassung ist nirgends, aber Deutschland ist sehr wichtig. Ja, also auch gerade geschichtlich. Ich habe gerade hier die Revolutionsjahre 1848, 1849 gibt es hier eine Rubrik auf der Homepage und da ist auch schon drin erklärt oder erzählt, dass es eine gewisse Spaltung gibt zwischen Leute, die sehr gerne zur Waffe greifen und Leute, die eher diskutieren. Und dreimal kannst du raten, wer da ein bisschen verpönt war. Die Diskutanten, die Linksliberalinskis. Genau, die. Ja. Vaterland, moralische Voraussetzungen und grundsätzliche politische Forderungen werden im Wahlspruch ergänzt durch die ausdrückliche Verpflichtung zum Einsatz für das Vaterland. Die deutsche Burschenschaft sieht das deutsche Vaterland, unabhängig von staatlichen Grenzen, in einem freien und einigen Europa, welches Osteuropa einschließt. Vorhin habe ich schon vermutet, es könnte um Osterweiterung gehen, aber es steht ja sogar auf der Homepage. Das also Österreich, krass, Ungarn und alles mal wieder ein bisschen zusammen, ein bisschen mehr Deutschland. Ja, sie setzt sich für eine enge Verbundenheit aller Teile des deutschen Volkes in Freiheit ein. Also diese Teile sind die abgetretenen Gebiete, die wieder eingeheimatet werden müssen. Ja, aber die Meinung bildet sich frei auf jeden Fall. Es gibt eigentlich überhaupt keine Vordefinition. Und wenn da 30 Burschis vor dir stehen, die dir erklären, was jetzt wohl die Meinung der ganzen Burschenschaft ist, dann ist auch die Frage, ob du da dann sagst, ja, vielleicht ist meine Meinung eine andere. Genau, der Einsatz für das eigene Vaterland gebietet ebenso die Achtung der Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht anderer Völker. Außer sie achten das eigene nicht, dann macht man Krieg, dann verreist man mit dem Panzer nach Polen oder was macht man dann? Okay, deshalb setzt sich die deutsche Burschenschaft aktiv dafür ein, dass in einem freien Europa der Angehörigen aller Völker, insbesondere auch allen deutschen Volksgruppen in anderen Staaten, die uneingeschränkte kulturelle Entfaltung und Selbstbestimmung gewährleistet wird, so wie das zum Beispiel in Mallorca im Bierkönig jährlich stattfindet. Die deutsche Entfaltung muss selbstbestimmt und kulturell angepasst im Bierkönig auf Mallorca möglich sein. Was man quasi in einem Satz zusammenfassen kann: Saufen, Saufen und Saufen. Saufen, Saufen und Saufen. Und das muss natürlich, also der Deutsche im Ausland muss als deutscher Volkssouverän tätig sein können. Er muss sich dort frei entfalten können. Ja, das war jetzt so ein bisschen unser Beitrag hier über die guten Burschis in Karlsruhe. Für uns gibt es nur eine Burschenschaft, die wir ganz sympathisch finden. Und das ist die Burschenschaft Hysteria. Hysteria. Und die können wir euch jetzt nochmal kurz vorstellen. Die da guten Menschen sind vor allem in Wien tätig, aber schon lange nicht mehr nur in Wien. Und das ist ein linkes feministisches Projekt, das gerne ausgebaut werden möchte, sagen wir es doch mal so. Also es wäre wirklich schön, wenn die Burschenschaft Hysteria vielleicht auch einen Ableger in Karlsruhe hätte. Das wäre zum Beispiel ganz cool, wenn Menschen gemeinsam die akademische Burschenschaft Hysteria zu Wien vielleicht einen Karlsruher Ableger machen würden und ein linkes feministisches Projekt aus Österreich nach Deutschland einführen würde. Das wäre doch nicht schlecht. Also ich denke, es wäre an der Zeit. Wir haben hier immerhin jetzt die Vorsitzende Burschenschaft für den Deutschen Burschenschaftsverband, für den DEB. Und da könnte man doch eigentlich mal etwas machen. Das wäre eigentlich nett. Ja, könnte man die hat sagen. Sich wohl auch schon relativ lang gegründet, ne? Zumindest die gibt es jetzt schon recht lang. Die offizielle Präsenz ist leider eine Facebook-Präsenz. Und da geht es auf jeden Fall darum, dass die guten MitgliederInnen, ich mag dieses Wort, obwohl es das nicht gibt, der Hysteria haben halt vor allem, jetzt habe ich mich verklickt, das ist das Problem, aber ich klicke mich wieder rein. Als Wappentier haben die jetzt zum hab Beispiel eine... Ich verklickt und bin bei Wikipedia bei Facebook gelandet. Als Wappentier haben die eine schreiende Hyäne. Genau, das Wappentier auch sehr ist... Ah, genau. Und also, ja, jetzt haben wir so viel Inhalt von diesen Arschlöchern da erzählt. 7 Gründe für das Matriarchat, weil die Burschenschaft Hysteria verfolgt das politische Ziel, ins goldene Matriarchat einzusteigen. Ja, und dafür gibt es 7 Gründe, die wollen wir jetzt hier abschließend noch kurz benennen. Punkt 1, eine Gesellschaft, die von Frauen geführt wird, bedeutet Wohlstand und Gerechtigkeit für alle. Das Matriarchat fördert die gesamtgesellschaftliche Gesundheit und Integrität. 2, Studien belegen, dass Frauen von Natur aus sinnvollere und nachhaltigere politische Entscheidungen treffen. Nur im Matriarchat herrscht wahre Freiheit. 3, der Rückzug von Männern aus allen öffentlichen Positionen vermindert Hautalterung und Haarausfall. Das schöne Geschlecht bleibt bis zu 10 Jahre länger sexuell attraktiv, zeigt hübschere Penisse und straffere Hoden. 4, Kinder, die mit abwesenden Vätern aufwachsen, folgen als Erwachsene oftmals blind autoritären und irregeleiteten männlichen Figuren, zum Beispiel Hitler, Charles Manson oder Strache. Ein Mann, der zu Hause bei den Kindern bleibt, verhindert dieses schädliche Verhalten. Punkt 5. Männer, die sich mit Politik beschäftigen, haben ein höheres Risiko an Alkoholismus, Drogensucht und Stress zu erkranken. Ein ruhiges Leben zu Hause kann dem entgegenwirken. 6. Von öffentlichen Positionen überforderte Männer neigen zu Boshaftigkeit, Hässlichkeit und Gewalt. 7. Neuesten wissenschaftlichen Forschungen nach ist in matriarchalen Gesellschaften der Nachwuchs schöner, intelligenter und fröhlicher. Männerwahlrecht stoppt den großen Unsinn. Schluss mit dem Männerwahn. Auf zum goldenen Matriarchat. Burschenschaft Hysteria. Ja, jetzt kommt noch ein kleines Liedchen und zwar von der Band Horst Musik hören wir den Klassiker Burschenschaft. Und damit endet unser Beitrag über die deutschen Burschenschaften oder die deutsche Burschenschaft, den Dachverband, der von der Teuskonia Karlsruhe in Zukunft angeführt wird und rufen euch dazu auf, gemeinsam mit anderen die Burschenschaft Hysteria zu Karlsruhe zu gründen, um der Scheiße was Lustiges entgegenzusetzen. Sagt er noch was oder sagt er nichts mehr? Ja, ich kann eigentlich nur sagen hier, da gibt es doch einen Leitspruch. Hysteria-Ball zur Erziehung und Schutz des Mannes. So sieht's aus. Das Hemd gebügelt, den Bart gestutzt, akkurat sitzt die Frisur. Der kleine Ulrich hat heute seinen großen Tag. Aus dem Fuchs wird heute ein Mann, es ist Mensur. EFIS, ab heute trägt der Schmiss. Schon seiner Mutter Barbara war klar, dass er noch ein Fötus war, kein Ulrich. Wird mal ein super Typ. Er hat in der Schule immer fleißig mitgemacht, stets gute Noten nach Haus gebracht, galt in der Nachbarschaft als überaus beliebt. Anna war Ulrichs erste Freundin, doch auf der Schulabschlussreise in Rom spannte Ahmed sie ihm aus. Der Osmane unverhohlen hat mir meine Maid gestohlen. Fortan hieß es: Ausländer raus! Ausländer und Homosexuelle wegsperren, und zwar auf der Stelle. Man darf die Dinge ruhig beim Namen nennen. Ich hasse Gutmenschen und ihr Gelaber. Bin sicherlich kein Nazi, aber Rassen und Kulturen muss man trennen. Später auf der Uni dann, kein Bullig, war ein gebrochener Mann. Er hatte keine Freunde, war einsam und allein. Ihm tat sein Herz so schrecklich weh, doch dann hatte er die Idee. Eine Verbindung, und schlagend muss sie sein. Olympia, Germania, später mal Politiker. Ulrichsberg, sein neuer Lieblingswanderort. Akademikerball, fortan sein Lieblingssport. Inzestia und Unica. Zu wenig Eier für Hysteria. Er darf nicht nach Slytherin, weil ich leider nur ein Schlammblut bin. Ehre, Freiheit, Vaterland. Ehre und Treue, Hand in Hand. Stolz ist der kleine Ulrich, denn er hat es geschafft. Er ist Mitglied einer Burschenschaft. Ein Verein, der Nazi-Lieder singt, ist ein Nazi-Verein. Und als Mitglied eines Nazi-Vereins kann man nur ein Nazi sein. Ein Schmollis, den für den Sängern! Aufstehen! Aufstehen! Es ist wichtig! Ist uns wichtig! Ist uns wichtig! Aufstehen! Ist uns wichtig! Yeah! wir nur zu etwas in eigener Sache. Und zwar fand am 15.08.2019 auf dem Marktplatz hier in Karlsruhe nahe des Reviers Nord eine Kundgebung statt. Spontan bildete sich in den Tagen zuvor eine Initiative, welche die Tatsache, dass immer wieder Menschen im Polizeigewahrsam sterben und die Polizei als organisiert gewalttätige Struktur ihr Monopol auf Gewalt oft und immer öfter missbraucht, nicht hinnehmen will. Folgender Radiobeitrag wurde dabei gehalten. Ein weiterer Radiobeitrag liegt uns gerade leider nicht vor. Ab jetzt spreche ich den Redebeitrag nach. Mal wieder ist es soweit, die Polizeien des Landes fordern weitere Kompetenzen für einen stärkeren Eigenschutz. Reflexion und Schutz für Leib und Seele anderer? Fehlanzeige. Gleichzeitig sterben immer wieder Menschen im polizeilichen Gewahrsam und in deutschen Gefängnissen. 24 Menschen wurden in den letzten 2 Jahren von der Polizei erschossen. 4 Menschen durch den Einsatz von Tasern und mehrere durch Pfefferspray getötet. Die Ermittlungen gegen beteiligte Beamte oder Ärzte, die die Haftfähigkeit bestätigen, verlaufen meist im Sande. Hinzu kommen massenweise Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen. Nicht nur in Hessen, wo Polizisten Daten an eine Neonazi-Gruppierung weitergeleitet haben oder die Adresse einer Anwältin abgefragt wurde, die kurz darauf mit Drohbriefen vermutlich aus Reihen der Polizei übersät wurde. Auch in Baden-Württemberg gab es im letzten Jahr 260 Verfahren wegen Datenmissbrauch bei der Polizei. Eine Studie der Universität Bochum zeigt, dass jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch die Polizei stattfinden. Insgesamt werden jedoch lediglich etwa 2.000 bis 2.500 Ermittlungsverfahren geführt. Weniger als 2% davon landen überhaupt vor Gericht. Oft herrscht das Verständnis vor, die Polizei macht keine Fehler und wenn doch, dann klärt man das besser leise intern, so der Kriminologe Tobias Singelnstein. Polizeibeamte werden übergriffig, aber nicht belangt, durch ein enges Zusammenspiel zwischen Justiz und Polizei ohne eine unabhängige Kontrollinstanz bleiben Gewalttaten unaufgeklärt. Während die Polizeien anscheinend schon jetzt Strafgefangene und Menschen in Gewahrsam als minderwertig ansehen und sie entsprechend behandeln, plant unter anderem das Land Baden-Württemberg, sie mit weiteren Kompetenzen auszustatten. Für uns ist dabei klar, mehr Kompetenzen, mehr Gewalt. In Pirmasens endete ein Taser-Einsatz im Januar 2019 tödlich. Die Polizei zeigt bei all den Vorfällen null Fehlerkultur, es wird geleugnet, bestritten und im Korps unter den Teppich gekehrt. Nun folgt ein Zitat, entnommen der Internetseite der Gewerkschaft der Polizei. Nun, und warum sollte es bei Polizeibeamten, Bürgern in Uniform, so viel anders sein als bei anderen Bürgern? Zumal sie tagtäglich Gefahr laufen, selber von Gewalt betroffen zu werden oder es sogar werden. Und zumal sie tagtäglich Gewalt, Zwang, im Auftrag des Staates anwenden müssen. Das erhöht natürlich das Risiko, auch einmal zu überziehen. So etwas darf natürlich trotzdem nicht sein. Und es ist, wie bei anderen Gewalttaten, ohne Wenn und Aber zu bestrafen. Darüber hinaus wird skandalisiert, wenn die Beschuldigten versuchen, ihre Tat zu verdecken und dabei zusammenhalten. Wo immer Menschen in kleineren oder größeren Gruppen Fehler machen, wurde und wird versucht, den Fehler zu verdecken. Ob es nun im öffentlichen Dienst, wie bei den Jugendämtern, PP oder in anderen Unternehmen wie Autokonzernen ist. Dem Grunde nach geht es um schwerpunktmäßig den Umgang von Menschen mit Fehlern und Versuche, diese zu vertuschen. Aber das ist kein Skandal, das ist menschlich. Was nicht damit gleichzusetzen ist, dass es entschuldigt werden kann. Rainer Becker, ehemaliger leitender Polizeibeamter, zuletzt des Landes Mecklenburg-Vorpommern, zitiert von der Internetseite der Gewerkschaft der Polizei. Wie an diesem Zitat nochmals gut zu sehen ist, die Polizei sieht kein Problem und glaubt man dem Kriminologen Sengelnstein, der an der Ruhr-Universität Bochum zu illegaler Polizeigewalt forscht, dann, Zitat, muss man leider auch sagen, dass es seitens der Polizei diese Mauer des Schweigens gibt. In der Praxis kommt es nur sehr selten vor, dass Polizeibeamte mal gegen ihre Kollegen aussagen. Die Skandalisierung von einer gewalttätigen Polizei macht grundsätzlich erstmal wenig Sinn, denn die Ausübung des Gewaltmonopols des Staates ist Aufgabe der Polizei. Gewalt oder wie sie es nennen, unmittelbarer Zwang gehört zum täglichen Geschäft. Sie sind sozusagen professionelle Gewalttäter. Daran gibt es nichts zu leugnen. Eine Kritik daran zeugt von Unkenntnis. Herr Becker begründet Fehltritte und Überziehung, wie er es nennt, mit menschlichem Verhalten. Etwas Normales. So verhalten sich Gruppen von Menschen eben, wenn sie einen Fehler machen. Diese Einstellung wirft nun doch einige Fragen auf. Wenn eine Institution Kompetenzen erhält und diese haben sogar Monopolcharakter, ist es dann im Sinne der Menschen, dass diese Kompetenzen nicht professionell eingesetzt und transparent reflektiert, sondern eher an Trieben orientiert? Menschen machen das halt so, ausgelegt werden? Für uns ist es nicht normal oder menschlich zu begründen, dass Menschen durch Institutionen des Staates Gewalt zugefügt wird. Es ist nicht ein Ergebnis eines Fehlverhaltens, im Polizeigewahrsam zu sterben. Es ist ein tiefer Fehler im System, wenn Menschen unter der Polizei leiden. Ob es nun eine Zunahme von Gewalt tatsächlich gibt, es deutet alles darauf hin oder nicht, es ist eigentlich egal. Man könnte als Gesellschaft damit umgehen und eine Veränderung fordern. Diejenigen, an die man die Forderung stellen könnte, bekunden jedoch offen und direkt: Wir wollen nichts ändern, wir wollen eine Ausweitung polizeilicher Befugnisse, mehr Waffen und weniger RichterInnen, mehr eigener Entscheidungsspielraum, kurzum weniger Kontrolle und mehr Mittel zur Ausformung des Gewaltmonopols. Keine Reflexion, nirgends ein Artikel, der klar sagt, wir werden jede nur erdenkliche Maßnahme durchgehen, die Tote und Verletzte durch Arbeit vermeidet. Also durch unsere Arbeit der Polizei. Die Polizei ist kein vertrauenswürdiger Partner für die Zivilgesellschaft. Wer sich jemals an Protesten gegen eine Versammlung von Faschisten beteiligt, sich für die Rechte von Minderheiten eingesetzt oder mit Menschen aus der ganzen Welt die kolonialen Verbrechen Deutschlands angeprangert hat, der weiß das. Da bin ich mir sicher. Wir haben heute zu dieser Versammlung aufgerufen, um am öffentlichen Diskurs anzustoßen. Eine Debatte, die dazu führen sollte, Alternativen zur Polizei und zu bestehenden Sicherheitskonzepten zu entwickeln, die allen Menschen zugutekommen. NSU, Tote in Gewahrsam, Gewalt im Amt, Racial Profiling. Wir glauben nicht, dass diese Institution auch nur ein Quäntchen mehr Kompetenz beherrschen kann, ohne die Menschen darunter schwer leiden zu lassen. Wir fordern heute deshalb: Kennzeichnungspflicht für die Polizei. Wer Waffe trägt, der trägt Verantwortung. Schaffung von unabhängigen Ermittlungsstellen zu polizeilichem Fehlverhalten. Die sofortige Umsetzung aller Maßnahmen zur Vermeidung von Toten in Haft und Gewahrnahmen. Beteiligt euch an der Kampagne #NoPolizeiGesetz in Baden-Württemberg. Mehr Infos dazu gibt es auf der Internetseite https://nopolgbw.org. Damit endet der Redebeitrag. Jetzt folgt noch ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Attention! Vorsicht, wir sind Menschen. Menschen, die mal denken und denken für zu kämpfen. Und wenn schon, macht euch nicht ins Hemdchen. Ihr habt doch Knäste, wir wollen nur das Beste. Attention! Ihr seid gegen Menschen, Menschen, die mal denken, Menschen jetzt bekämpfen. Und wenn schon, Abzeichen auf dem Händchen. Ihr habt doch Knäste und blau blinkende Lämpchen. Ihr seid gefährlich, demonstriert auf meinem Arbeitsplatz. Meint ihr seid besonders mit Fahnen auf dem Rathausmarkt, da steckt euer Gesicht. Meint das wird was ändern, ihr seid alle Terroristen und kämpft für die Rechte Fremder. Ich liebe meinen Job, ich schütze den Staat und seine Rechte. Und wenn ich kann, beschütze ich auch Rechte. Deshalb kommt ihr Chaoten keinen Meter weit. Ihr seid alle radikal, weil ihr tanzt und mit Blumen schmeißt. Euer Freiraum, das ist bares Kapital. Freiheit ist, wo ihr nicht seid, sag ich mir jeden Tag. Es ist gefährlich hier am Block, darum schützen wir Gebiete. Ich bewache den Besitz für Profite mit der Miete. Ihr seid gefährlich, weil ihr Grenzen nicht anerkennt. Menschen ein Obdach schenkt, täglich auf der Straße kämpft. Das tu ich auch täglich für das Recht und Ordnung. Alles soll sich ändern, ich find's eigentlich in Ordnung. Attention! Vorsicht, wir sind Menschen, Menschen, die mal denken und denken für zu kämpfen. Und wenn schon, macht euch nicht ins Hemdchen, ihr habt doch Knäste und wir wollen nur das Beste. Attention, ihr seid gegen Menschen, Menschen, die mal denken, Menschen jetzt bekämpfen. Und wenn schon, Abzeichen auf dem Händchen, ihr habt doch Knäste und blaublinkende Lämpchen. Wir sind gefährlich, Terroristen, die sind bärtig. Wir helfen einfach Menschen und bleiben dabei ehrlich. Herrlich, ihr denkt, wir sind besonders, deshalb knüppeln uns die Schergen immer wieder mit nem Teufel. Wir wollen Bleiberecht für alle und die Grenzen überdenken. Ihr wollt Party-Songs auf Malle und dann Weihnachten Geschenke. Ihr zieht rote Linien um mein Block, dabei kämpfe ich für die Liebe und benutze oft mein Kopf. Wir sind gefährlich, weil wir Spiegel vor euch halten, Mieten nicht verwalten, Spielregeln nicht behalten. Gegen Nazis bist du auch, wieso bin ich dann was anderes? Staaten führen Kriege, darum habe ich kein Land in Sicht. Manche haben viel und dein Nachbar nur Hartz IV. Du ärgerst dich darüber, geh doch einmal vor die Tür. Für manche bist du dann gefährlich, ehrlich. Doch ein guter Mensch, der wehrt sich, fertig. Attention, Vorsicht, wir sind Menschen, Menschen, die mal denken und denken für zu kämpfen. Und wenn schon, macht euch nicht ins Hemdchen, ihr habt doch Knäste und wir wollen nur das Beste. Attention, ihr seid gegen Menschen, Menschen, die mal denken, Menschen jetzt bekämpfen. Und wenn schon, Abzeichen auf dem Händchen, ihr habt doch Knäste und blaublinkende Lämpchen. Ja, nachdem wir uns den Themen aus eigener Sache gewidmet haben, mit dem Beitrag über die Kundgebung gegen Polizeigewalt in Karlsruhe werden wir uns nun einem überregionalen, wobei es ist eigentlich kein überregionales Thema, es ist einfach ein interessantes Thema, ein Text, über den wir gestolpert sind und über den wir uns unterhalten wollen. Denn oft kommt die Frage auf, in theoretischen Debatten, ist jetzt die AfD rechts oder nicht? Oder rechtsextrem oder rechtsradikal oder sind es Nazis? Oder was ist die AfD, was ist die NPD? Was ist der Unterschied zwischen einem besorgten Bürger, einem Rassisten, einem Neonazi, einem Altnazi, einem Faschisten, was auch immer? Und da sind wir über einen interessanten Text gestolpert. Und zwar hat schon ziemlich früh der weltbekannte Literat, Schriftsteller, was auch immer, Umberto Eco, dazu geschrieben. Und zwar hat er die 14 Merkmale des Urfaschismus definiert. Und über diese 14 Merkmale des Urfaschismus wollen wir uns unterhalten. Und zwar die Frage, zitiert von der Internetseite Presenza, der International Press Agency, wird so gestellt. Woran erkennt man ein faschistisches System? Heutzutage werden viele diktatorische Regime und politische Parteien als faschistisch bezeichnet. Faschismus wurde zu einem Allzweckbegriff, weil man aus faschistischen Regimen Merkmale eliminieren kann und es trotzdem noch als faschistisch erkennbar sein wird, schrieb Umberto Eco 1995. Nehmen Sie den Imperialismus vom Faschismus, so haben Sie noch Franco und Salazar. Nehmen Sie den Kolonialismus weg, und sie haben noch den Balkanfaschismus der Ustascha. Fügen sie dem italienischen Faschismus einen radikalen Kapitalismus hinzu, der Mussolini nie fasziniert hat, und sie haben Ezra Pound. Addieren sie einen Kult der keltischen Mythologie und die Gralmystik, in Klammern, völlig fremd im offiziellen Faschismus, und sie haben einen der angesehensten faschistischen Gurus, Julius Evolva. Viele Namen sagen uns heute kaum noch was, sie sind im Kontext von Umberto Ecos Zeiten zu sehen. In der Konsequenz können sich faschistische Regime deutlich unterscheiden. Was also macht den Kern des Urfaschismus aus? Umberto Eco, der unter Mussolini aufgewachsen ist, erarbeitete eine Liste von 14 Merkmalen. Es lohnt sich, die einzelnen Punkte mit den Forderungen von Parteien wie der AfD, der FPÖ, dem Front National oder Erdogans AKP zu vergleichen. Und natürlich der rote Faden in der Sendung, also das Gleiche lässt sich natürlich auch anwenden und sollte angewendet werden im Denken auf burschenschaftliche Strukturen, die nach Ehre, Freiheit und Vaterland krächzen. Ja, wir werden uns gleich den 14 Punkten widmen und die ein wenig diskutieren und besprechen. Und davor spielen wir von ZSK das Lied Alerta, Alerta, Antifaschisten. Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista. Ja, das war ZSK mit Antifaschista und jetzt wollen wir uns die genannten Thesen näher anschauen. Punkt 1. Traditionenkult. Der Traditionalismus als Gegenbewegung zum Synkretismus, Klammer auf, die Vermischung verschiedener Religionen, Konfessionen, philosophischer Lehren. Heißt, es kann keinen Fortschritt der Erkenntnis geben, die Wahrheit ist ein für allemal verlautbar. Wo finden wir diesen Traditionalismus? Also wenn wir in der Sendung heute bleiben, dann finden wir den auf jeden Fall natürlich schon mal. Eben zum Beispiel bei den Burschenschaften oder wo noch? Die sagen es ja ganz offen. Oder auch natürlich die AfD, die immer wieder versucht, auch eine deutsche Geschichte zu konstruieren oder eine alteingesessene deutsche Geschichte zu konstruieren. Da findet man das auf jeden Fall überall, den Traditionenkult, der von AfD, NPD, eigentlich von allen gefördert wird. Ja, würde ich auch sagen. Also den Traditionenkult, den sehen wir an ganz vielen Stellen. Punkt 2, die grundsätzliche Ablehnung der Moderne. Trotz Technikverehrung, die wir im Faschismus an vielen Punkten finden, fußt die Ideologie auf Blut und Boden. Im Grunde werden die Werte der Aufklärung und die Werte von 1789 abgelehnt, also die Werte der Aufklärung von 1789 werden abgelehnt. Also es geriert sich nicht als Technikfeindlichkeit, doch so wie es auch der Dachverband, das ist so spannend, weil das haben wir vorhin alles schon mal besprochen, der deutschen Burschenschaft eben darstellt, geht es um Blut und Boden. Ja, ich muss da vielleicht in abgewandelter Form jetzt an diesen einen Beitrag von Höcke denken, der ja auch von bei afrikanischen Menschen von anderer Vermehrungskultur gesprochen hat. Und das ist ja auch einfach das Ignorieren sämtlicher humanistischen Grundwerte von dem Gleichheitsgedanken, sondern er beruft sich da einfach auf eine Rassenideologie, die längst überholt ist. Und dementsprechend verweigert er sich quasi, all den Erkenntnissen, die nach der Steinzeit gemacht wurden. Ja, vor allem werden auch gerade bei der IB oder so oft irgendwie einfach neue Begriffe dazu gefunden. Also irgendwie so sagen wir Umvölkung und es werden quasi nicht die alten Begriffe verwendet, sondern es werden modernere Wörter verwendet, die aber eigentlich genau das Gleiche bedeuten. Ja, genau. Es wird viel umgedeutet, aber im Endeffekt wird die Moderne abgelehnt. Man möchte eigentlich das bewahren, was man hat. Irrationalismus ist der Punkt 3. Das Denken als Form der Kastration. Die Kultur wird verdächtigt, sobald sie kritisch wird. Es besteht ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Intellekt. Lügenpresse. Also, das ist ja definitiv etwas, was wir heutzutage auch wieder aus Pegida-Kontexten und damit auch indirekt aus der AfD finden, einfach dieses Verurteilen von sämtlichen kritischen Stimmen, die ja vielleicht am besten noch mit Fakten arbeiten. Das können manche gar nicht ab, so auch mit blonden, tollen Menschen können sie nicht leiden. Finde ich spannend, den Satz Denken als Form der Kastration. Mhm. Also das ist im Prinzip Ja, ich finde auch bei den ganzen Verschwörungstheorien, da wird halt alles, also in sich ist es sehr schlüssig, aber sobald du quasi einen Punkt hinterfragst und den analysierst, fällt das ganze Konstrukt zusammen, weil das irgendwie halt alles darauf basiert, dass dieser eine Punkt stimmt und darauf baut er dann der Rest auf und damit kann man das auch widerlegen. Aber man muss ja dahinter stehen, weil der Glaube an eine Blut- und Bodenideologie ist ja ein Glaube. Mhm. Der, und das ist jetzt interessant, den vierten Punkt nach sich zieht, nämlich die Ablehnung der analytischen Kritik. Das heißt, wenn die Wissenschaft mangelnde Übereinstimmung als nützlich ansieht, ist es für den Urfaschismus Verrat. Ich glaube, da passt das eher mit der Verschwörungstheorie rein, dass ja, sobald da irgendwie etwas hinterfragt wird, das in sich zusammenbricht. So. Dementsprechend muss es dann natürlich verräterisch sein, wenn man die eigene Ideologie verrät, indem man sie einfach widerlegen kann. Also da fällt mir definitiv Verschwörungstheorien ein, die mit genau diesen Mechanismen arbeiten. Ja, es wird ja auch oft einfach damit abgetan, dass es nicht wahr sei. Aber es wird quasi nicht belegt, sondern es wird einfach nur behauptet, doch, das ist so. Aber es wird eben nicht gesagt, so, ja, hier, es gibt meinetwegen die und die Studie dazu oder meine Behauptungen basieren auf. Und wenn dann halt nichts anderes kommt, als außer irgend so ein komischer rechter YouTuber, der irgendwie den ganzen Tag nur Bullshit in sein Mikrofon labert, dann, ja, sorry. Ja, also auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt, die Ablehnung der analytischen Kritik. Das findet sich auch bei fundamentalen Religiösen ja genauso wieder. Also alle, die einem nicht rational erklärbaren Glauben nachhängen, die haben natürlich das Problem, dass wenn die analytische Kritik den Widerspruch als unabdingbar ansieht, also dass sich die Dinge sich widersprechen, dass sie komplex und kompliziert sind, das ist natürlich Verrat an dem System des Glaubens. Ja, 5, die Ablehnung von Meinungsvielfalt und Pluralismus. Die natürliche Angst vor Unterschieden wird ausgebeutet und verschärft. Der erste Appell des Faschismus, und jetzt Obacht, oder vor Faschismus, richtet sich gegen Eindringlinge. Ja, ich meine, das ist ja gang und gäbe, ne? Also gerade. Oh, Jemine AfD, was soll man dazu noch sagen? Die DEB hält es genauso, also sagt so, ja, ist schon okay, dass es verschiedene Völker gibt, aber bitte bleibt trotzdem in eurem Land. So, also es ist ja nicht wirklich eine Akzeptanz dafür, sondern sie tun es so, als wäre es akzeptiert, dass es auch andere Kulturen gibt, aber man möchte sich um Gottes Willen nicht damit vermischen. Oder, ja, also quasi diese Behauptung von, ja, jede Nationalität muss unter sich bleiben, aber ohne Begründung. Ich finde es interessant, wie sehr dieser Punkt aber auch in den übertragenen Sinne auf andere Bereiche ausgeweitet werden kann, zum Beispiel auch auf den Kapitalismus, wo halt auch ja sehr gerne mit der Angst vor Unterschieden gearbeitet wird, wo die Arbeiterschaft gegen Obdachlose ausgespielt werden, wo der Mittelstand gegen die Unterschicht ausgespielt wird, wo halt alles dafür getan wird, dass verschiedene Interessengruppen gegeneinander arbeiten und in Konkurrenz zueinander gesetzt werden. Auch das ist in diesem Punkt ja eigentlich so mit beschrieben. Und da kann man sagen, der Punkt passt halt nicht nur auf Faschismus, sondern durchaus auch auf kapitalistische Strukturen. Das ist genauso, als irgendwie auch hier auf dem Bau gegen die faulen Studenten dann geschumpfen wird und andersrum dann aber wieder heißt, oh, guck mal hier, der Arbeiter, der denkt doch nicht viel und wird dann abgetan als der stumpfe, gehorsame Arbeiter quasi. Also ja, treten nach unten, nach oben ist eigentlich irgendwie gang und gäbe und wenn man nach oben nicht treten kann, dann nach unten. Ja. Also die Ablehnung von Meinungsvielfalt und Pluralismus, auch das ist natürlich ein klarer Widerspruch, also wenn man pluralistisch denkt und gleichzeitig noch den Zweifel als unabdingbar ansieht, um besser zu werden, also um eine echtere Welt für alle Menschen irgendwann zu erreichen, dann ist das natürlich steht es der faschistischen Idee entgegen. Entstehen, und das ist jetzt interessant in Bezug auf die Landtagswahlen, dazu haben wir später außerdem noch eine kleine Wahlanalyse im Angebot, eine Austauschsendung, die wir über die tolle Plattform freiradios.net bezogen haben. Das werden wir dann noch anmoderieren. Punkt 6, das Entstehen durch individuelle oder soziale Frustration. Der Appell an die frustrierte und jetzt wichtig Mittelklasse in einer ökonomischen Krise oder bei politischer Demütigung. Der Appell an die Mittelklasse, nicht an die Unterschicht, und die kritische Theorie hat es ja so eingeordnet, dass die Mittelklasse Angst hat, ihre Privilegien zu verlieren und deshalb zum Faschismus neigt, also nicht, weil sie dadurch durch die ökonomische Krise tatsächlich arm werden würden, sondern weil sie befürchten, ihren Stand, ihren ökonomischen Stand und ihre Privilegien und Machtstellungen in der Gesellschaft zu verlieren. Ja, ist ja auch irgendwie schon erstaunlich, wie viel mit Ansehen, also materiellem Ansehen eigentlich gearbeitet wird. Wenn man so das, ich sage jetzt mal, das normale Bürgertum befragt, dann gibt es immer noch die klassischen Statuten von, ja, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto und in Urlaub gehe ich nach Mallorca. Aber es wird ja nicht weggenommen dadurch, dass andere Leute herkommen, sondern einfach die, das ist ja ein Problem des Kapitalismus und nicht des Problems, dass es Einwanderer gibt, sondern genau, einfach die Schere zwischen Arm und Reich geht einfach auseinander und das im Moment und solange es den Kapitalismus geben wird, wird es auch wahrscheinlich so weitergehen, weil der darauf basiert. Ich denke halt, dass speziell die Mittelklasse hier so betont wird und relevant für den Faschismus ist, weil die halt so eine schöne Mischung ist. Zum einen hat die Mittelklasse genug, dass sie verlieren könnte, wie du schon erwähnt hast, Auto, Haus, Urlaub in Mallorca, das alles haben sie und können sie verlieren. Das sind Privilegien, die um jeden Preis geschützt werden müssen. Auf der anderen Seite ist aber immer noch der Traum nach oben da. Also man möchte irgendwann raus aus der Mittelklasse in die Oberschicht. Und das funktioniert in der faschistischen Logik ja dann nur mit der Erfüllung, die jetzt zum Beispiel von Führungsidolen, die der Faschismus liefert, wie Mussolini und dessen Ideen dann erreicht werden kann, dass am Ende jeder oben sein kann. Ja, die Frustration ist da halt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn es dann eben nicht klappt. Genau, und da vor allem halt die Mischung aus. Ich muss meine jetzigen Privilegien auf jeden Fall verteidigen, weil die sind bedroht. Und wenn ich dem jetzt folge, kann ich irgendwann noch ins Paradies kommen. Oh Gott. Hilfe! Da gibt es ja fast schon Überschneidungen zum Dschihadismus. Na gut. Na. Nummer 7, der Nationalismus. Menschen, die sich der sozialen Identität beraubt fühlen, wird ein einziges Privileg zugesprochen, in demselben Land geboren zu sein. Das ist sehr schön ausgedrückt, das muss ich nochmal lesen. Menschen, die sich der sozialen Identität beraubt fühlen, wird ein einziges Privileg zugesprochen, in demselben Land geboren zu sein. Die Wurzel der urfaschistischen Psychologie ist Verschwörung. Die Anhänger müssen sich belagert fühlen, am besten durch Fremde. Also genau dasselbe. Also wenn ich irgendwie mit Arbeitskollegen rede oder so, dann heißt es immer, ja, ist ja schon okay, dass sie herkommen, aber man muss doch auch an die eigenen Leute denken. Und vorher wird nie daran gedacht, dass es auch irgendwie Obdachlose gibt und die Obdachlosenzahl in Deutschland jetzt nicht gerade gering ist. Aber auch da wird quasi erstmal irgendwie eigentlich eher in die Richtung nach unten getreten, anstatt irgendwie zu erkennen, okay, das System ist das Problem und die Leute, die hierher kommen, die wollen einfach nur ein besseres Leben und die haben da halt rein gar nichts damit zu tun, wie was die Situation im Land an sich ist. Also es ist einfach auch eine Frage, der wie regiert wird und also die ganzen Gesetzlegungen, die es einfach in letzter Zeit gab, die haben dafür gesorgt, dass halt die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht und nicht geringer wird. Und man hat auch nicht geguckt, dass es bestimmten, also Hartz IV hat halt zum Beispiel auch nur begrenzt was gebracht. Viele Leute sind halt vielleicht auch einfach frustrierte Leute, die sich auf die nationale Identität zurückgeworfen fühlen. Genau. Was ich halt auch interessant finde, ist ja hier dieser letzte Punkt, die Anhänger müssen sich belagert fühlen und da das Eko das halt schon Mitte der 90er gesagt hat, weil jetzt mit der identitären Bewegung beziehungsweise mit diesem Think Tank um Martin Sellner etc. ist ja dann auch ausformuliert worden, der große Austausch, wo es darum geht, die weiße Bevölkerung austauschen zu wollen. Das ist ja genau diese Belagerungsängste, die geschürt werden, dieser Zustand, diese absolute Bedrohung von außen, vom Fremden, haben wir jetzt sogar in der intellektuellen Möglichkeit durch Kubitschek und Co. und also in der intellektuellen Diskussion. Gut, intellektuell in Anführungsstrichen, aber ja. Ja, also diese Absurdität, dass es wohl das eigene Land nachher nicht mehr gibt, also Das ist halt ein faktisch vorhandenes. Das geht jetzt lustigerweise über in Punkt 8 von ganz alleine, nämlich die Demütigung vom Reichtum und der Macht der Fremden. Also die Fremden sind reicher, mächtiger, wirkmächtiger als man selber. Mhm. Und man fühlt sich gedemütigt. Damals hieß es, Juden sind reich und haben ein geheimes Netz gegenseitiger Unterstützung. Oder heute könnte es heißen, Flüchtlinge kriegen alles, haben iPhone und sie haben sich zur Invasion verschworen. Das war ja gerade ja schon hier Martin Sellner und der große Austausch. Mhm. Und das dann eben kombiniert, Punkt 9, das Leben ist nur um des Kampfes willen da. Pazifismus ist die Kollaboration mit dem Feind. Da hat man jetzt eigentlich schon auch in letzter Zeit öfter mal gemerkt mit diesem ganzen Prepper-Szene, die da irgendwie denkt, oha, oha, es wird bald geht's los und wir müssen auf jeden Fall möglichst viel Waffen am Start haben. Und es gibt quasi nur den Bewaffneten mit Bewaffnung das Ganze abzuwehren, was es angeblich an Umvölkerung, Überbevölkerung, whatever irgendwie hier geben soll. Und also es ist halt nicht, die sind ja auch nicht damit abzufinden, dass man einfach nur sagt, ja, das ist halt einfach Bullshit. Es ist vor allem ja auch, was insgesamt stattfindet hier in dieser Gesellschaft, ist ja, es gibt immer den Soldatenkult in gewisser Weise. Die ganzen heroischen Figuren, die wir in den Städten finden, sind alles irgendwelche Kriegshelden, Heldinnen, der Kaiser Karl, der bei uns vorm Schloss steht, auf seinem Schlachtross mit dem Degen in der Hand, da haben wir ja schon diese ganzen, ja, diese Kriegsverherrlichung. Die Helden sind immer irgendwelche mutigen KämpferInnen gewesen. Wir haben jetzt erst in den letzten Jahren so langsam sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir auch mal DeserteurInnen ehren könnten, aber sonst waren die Helden immer irgendwelche großen Schlachtenkenner und da beginnt eigentlich schon der Faschismus vielleicht in jedem von uns, in dem, was wir vielleicht heroisieren etc. und dass wir immer Mut und ja, Tatenkraft und etc., dass wir das irgendwie immer mit Kampf verbinden. Und das wäre schon auch schon in unserer Sprache, dass wir müssen für etwas kämpfen, da immer dieses Gewaltvolle drin haben. Und da beginnt es eigentlich schon, wo dann der Faschismus natürlich dann auch dran sich bedient und die diese Heldenfiguren, die wir eh schon aus dem Kampfen haben, dann natürlich noch völkisch verklären möchten. Ja, das Ganze wird dann erweitert mit einem Elite-Denken, also die kämpfende Elite, das ist ja auch was sich so wiederfindet im Neusprech der neuen Rechten. Man gehört dem besten Volk, der besten Rasse an. Der Führer weiß, dass ihm die Macht nicht demokratisch übertragen werden kann, dass seine Kraft in der Schwäche der Masse wurzelt. Jeder Unterführer verachtet seine Untergebenen. Die Folge ist ein massenhaftes Elitebewusstsein. Auch das hat die Frankfurter Schule, genauso wie es Umberto Eco macht, ähnlich beschrieben, dass im Prinzip der Mittelstand Angst hat, seine Privilegien zu verlieren und damals zum Hitlerfaschismus gedacht, im Kaiserreich noch einen Teil der kaiserlichen Macht abbekam, wenn man zur bürgerlichen Elite gehörte. Die hat man dann in der Weimarer Republik verloren und da wollte man natürlich wieder ein Rädchen in der Megamaschine werden. Und jeder hat zur Elite gehört, der ein bisschen Macht abbekommen konnte, verachtete seine Untertanen. Dann hat diese Elite immer weiter so dieses Elite-Denken nach vorne gebracht. Und jetzt eben wieder die neue Rechte mit die kämpfende Elite. Vielleicht da auch gerade die Reichsbürger, die sich ja genau wieder dieses Rädchen zurückwünschen, dass ja ein Kaiserreich bedeutet, dass ich wieder ein Teil der Elite sein kann, die ich jetzt in den gegebenen Zuständen, die ich deswegen nicht akzeptieren möchte, nicht habe. Ja. Die Erziehung zum Heldentum, Punkt 11. Ein Held ist in der Mythologie ein außergewöhnliches Wesen. Im Faschismus ist der Held die Norm. Das Heldentum hängt eng mit dem eines Todeskults zusammen. Der Held im Faschismus sucht ungeduldig den heroischen Tod als beste Belohnung und schickt in dieser Ungeduld gerne andere in diesen Tod. Ja, also der Faschist will Held sein, das ist klar. Also das ist genau das, was du sagst. Ne? Bis heute sich durchzieht im Prinzip. Vielleicht sind es keine faschistischen Kämpfer, die hier auf den Zirkeln stehen, aber auf den Zirkeln stehen Kriegsfigürchen, die heroisch gekämpft und am besten noch gefallen sind. Also wir denken unseren gefallenen Großvätern. Und gucken wir uns die Kameradschaften an, die halt ja auch regelmäßig auch Kriegsübungen halten, die sich halt genau auf diesen Heldentod vorbereiten. Der große Krieg, der uns bevorsteht, und wir müssen vorbereitet sein und vielleicht auch das, und der Ungeduld, gerne andere in diesen Tod zu schicken, könnte vielleicht ja auch damit gemeint sein, mit irgendwelchen Brandanschlägen auf Geflüchtetenheime, wo Menschen dann in einen Tod geschickt werden, um sich selber zu heroisieren und vielleicht dabei in der Hoffnung, dann dabei selber noch irgendwie märtyrerhaft irgendwie festgenommen oder im Kampf mit der Polizei getötet zu werden. Ich weiß nicht, was in manchen faschistischen Gehirn vorgeht. Ja, ich meine, das zeigt es ja auch auf, einfach wie das in letzter Zeit so vonstatten gegangen ist, dass es einfach so lange gedauert hat, bis auch irgendwie Saboteure und Leute, die vielleicht nicht indirekt zur Waffe gegriffen haben, halt einfach den Staat damals irgendwie versucht haben zu sabotieren. So allein die Tatsache, dass es so lange dauert, bis die anerkannt werden. Ja, bevor wir zu den letzten Merkmalen kommen, die Umberto Eco definiert hat, hört ihr von Across the Border, I Can't Love This Country. No, I can't love this country anymore. Too many of us have been by the law. I don't want to die in another German war. No, I can't love this country anymore. We'll be right back. Ja, wir wollen wieder durchstarten hier mit unseren Thesen, die definiert wurden von Umberto Eco. Und da gibt es gerade die Frage nach dem Studioschlüssel, weil wir sind ja im Radio und der Studioschlüssel, der ist hier. Und es geht weiter. Wir waren beim Elite-Denken, falls ihr euch erinnert. Und jetzt kommen wir zur Punkt 11, Erziehung zum Heldentum. Ah, nee, da waren wir schon. Das haben wir geredet. Der Held ist eben ein außergewöhnliches gewesen. Im Faschismus ist der Heldentod das Ziel. 12. Übertragung des Willens zur Macht und des Heldentums auf die Sexualität. Nochmal, die Übertragung des Willens zur Macht und des Heldentums auf die Sexualität. Das ist der Ursprung der Frauenverachtung und der Intoleranz gegenüber ungewöhnlichen Sexualpraktiken, von der Keuschheit bis zur Homosexualität. Und die Neigung zur sogenannten phallischen Ersatzübung, nämlich dem Spiel mit der Waffe. Also ich denke, da kommen so viele Punkte aufeinander und so viele, ja, die Erklärung, weshalb so viele faschistische Systeme oder faschistische Strömungen ja halt Homosexualität ablehnen und ein ganz reaktionäres Frauenbild aufweisen. Das erklärt sich dadurch natürlich. Natürlich muss der Mann der Held sein, der heroische Mensch, der ja mit der phallischen Ersatzübung ins Feld zieht und währenddessen die Frau halt die ganz bestimmte Rolle der Reproduktion des Volkskörpers hat. Das zeigt die AfD, das zeigt die AKP, das zeigen eigentlich alle Strömungen, die mir einfällt, haben immer dieses auch eine gewisse Homophobie, eine gewisse Frauenrollen. Ja, und Angst vor sexueller Freiheit und auf jeden Fall. Also das würde ich auch sagen, das lässt sich überall ablesen. Mhm. Punkt 13, selektiver Populismus. Der individuelle Bürger wird durch den Volkskörper ersetzt. Das Nürnberger Reichstagsgelände wird zum Internetpopulismus. Ja, also ich denke, das Individuum bedeutet immer eine Menge einzeldenkender Dinge. Und da sind wir auch schon wieder mit dem Verweis auf einen der vorigen Punkte, wo es halt dem Misstrauen gegenüber des Intellekts ging. So, und das Individuum kann wesentlich mehr ein Intellekt entwickeln als jetzt der Volkskörper, wo du eine ferngesteuerte Masse hast. Wenn Individuen über ein Thema streiten, ohne sich einzuschwören oder zu verschwören auf eine Volksgemeinschaft oder einen Volkskörper, dann passiert genau das, was die selektive Wissenschaft, die eben abgelehnt wird, nicht selektive, analytische Wissenschaft, die eben abgelehnt wird, im Urfaschismus produziert. Es produziert nämlich Widerspruch und Dissens. Mhm. Es funktioniert nicht, das Ganze zu einer Meinung zusammen zu führen, außer man schafft es, einen Konsens herzustellen. Genau. Und die Verschwörung auf den Volkskörper macht das ja unnötig und unmöglich. Genau. Deswegen ist es halt wichtig, halt diesen Volkskörper zu milden, weil dadurch am einfachsten jeglicher Widerspruch im Keim erstickt werden kann, beziehungsweise gar nicht möglich ist. Der Volkskörper muss gebildet werden, um die anderen Punkte möglich zu machen. Mhm. Und wir kommen zu Punkt 14. Urfaschismus spricht Neusprache. Neusprache hier in Anführungszeichen. Das heißt, ein verarmtes Vokabular mit Framing und Deutungshoheit. Von Lügenpresse bis Umvolkung werden Begriffe neu etabliert. Also da es ja viele Sachen gibt, die man nicht sagen darf, aufgrund der Political Correctness, man sie ja aber sagen will, um seine faschistische Ideologie zum Ausdruck zu bringen, framet man entweder Wörter, das heißt, man deutet sie um, oder man erfindet sie einfach neu. Ja, ich glaube, da findet aber vielleicht auch noch so ein bisschen halt dieses Denken oder diese Theorie von Orwell aus 84 da auch Ansprache, dass man vielleicht auch versucht, das Vokabular wirklich zu verarmen, das heißt zu reduzieren, um dementsprechend auch Denkprozesse einschränken zu können. Je weniger Wortschatz du hast, desto schwerer fällt es dir, Dinge, komplexe Gedanken auszudrücken. Genau. Ja. Ja, das sind die 14 Punkte, absolut zu empfehlen, einfach mit Freundinnen und Freunden zu diskutieren, vielleicht in einem ähnlichen Style, wie wir es gemacht haben. Leider waren wir jetzt nur Freunde, das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt manchmal. Mhm. Ihr findet den Artikel zum Beispiel auf presenza.com oder einfach unter Merkmale des Urfaschismus in jeder Suchmaschine, die ihr im Internet finden könnt. Der Urfaschismus ist immer noch um uns, manchmal sehr unscheinbar gewandet. Es wäre für uns so viel leichter, träte jemand vor und verkündete, ich will ein zweites Auschwitz, ich will, dass die Braunhemden wieder durch unsere Städte marschieren. Das Leben ist nicht so einfach. Der Urfaschismus kann in der unschuldigsten Verkleidung wieder auftreten. Wir haben die Pflicht, ihn zu entlarven und jedes seiner neuen Beispiele kenntlich zu machen. Nicht jedes Merkmal trifft auf jede Partei der neuen Rechten zu und manche widersprechen sich auch. Aber die Marschrichtung ist klar erkennbar, wohlgemerkt. Diese Gedanken stammen aus einer Rede von Umberto Eco von 1995, lange vor dem Wiedererstarken der faschistischen Bewegung in Europa. Zum Abschluss dieses Beitrags hört ihr nochmal Across the Border mit dem Klassiker Follow Your Girl. In der zweiten Zeile Follow Your Girl, Don't Follow the Call of a General. Das war's erstmal mit Umberto Eco und den 14 Merkmalen des Urfaschismus. Ja, und gegen Ende der heutigen Sendung Radio A im Querfunk hört ihr ein Interview, das haben wir uns runtergeladen. Da könnt ihr es auch runterladen bei frei-radios.net. Das ist ein Interview mit Dr. Robert Feustel zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Sachsen. Das wird jetzt laufen bis zum Ende unserer Sendung. Noch knappe 30 Minuten. Wir müssen es aber leider ein bisschen kürzen. Das bedeutet am Ende, falls euch was Wichtiges fehlt, geht auf freiradios.net/97003. Da könnt ihr dann das ganze Interview nochmal nachhören. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, einen schönen Sonntag und falls ihr es nicht am Sonntag hört, dann halt einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag und hoffentlich müsst ihr nicht so viel arbeiten. Dr. Robert Feustel ist bei uns hier zu Gast. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen uns mal ein bisschen die Wahlergebnisse angucken. Wenn wir erstmal nur die nackten Zahlen uns anschauen, dann sind die Sachen klar. Die CDU ist stärkste Kraft mit 32,1%. Das ist doch ein Verlust von gut 7%. Danach gar nicht so weit weg, knapp 5% die AfD, die sich auf 27,5% hochgeschraubt hat. Und danach ist eine ziemliche Lücke. Und dann haben wir drei Parteien, ja, die zusammen nicht mal so viel haben wie die AfD. Nämlich die Linken mit 10,4, die SPD mit 7,7 und die Grünen mit 8,6%. Beginnen wir doch einfach mal, uns ein bisschen die Parteien anzuschauen, das auseinander zu klammern. Und Linke mit 10,4%, das ist ein Minus von 8,5%, also doch 40% verlorene Stimmen, haben vor allen Dingen in den, ja, erfahrungsgemäß und traditionell in den Städten natürlich gepunktet, hier im Wahlkreis 2 Leipzig. Mit 20% der Zweitstimme auch den höchsten Wert in ganz Sachsen gemacht. Aber auch selbst hier in Leipzig, im Süden von Leipzig, traditionell eigentlich die linke Hochburg, reicht das bei den Zweitstimmen nur zu Platz 3. Die Linke hat es nirgendwo geschafft, den ersten oder zweiten Platz in den Wahlkreisen zu erringen. Jetzt könnte man sagen, ja, Riesenabsturz, Katastrophe. Man könnte auch sagen, ja, diese 10,4%, das ist das eigentliche linke, genuin linke Wählerpotenzial in Sachsen. Die 18 bis 20%, die es sonst gab, da haben viele Menschen vielleicht links gewählt, weil sie sich eher als, ja, die Ostpartei gesehen haben, die Kümmererpartei, eine Funktion, die jetzt vielleicht die AfD ausfüllt. Kann man das so sagen? Ist das eine plausible Erklärung oder geht das vorbei? Das ist ganz schwer zu sagen, weil die Wählermotivation sehr unterschiedlich sein dürfte. Aber auf der einen Seite kann die These sogar stimmen, dass sozusagen das linke Wählerpotenzial recht klein, also bei 10% liegt, wenn es um wirklich progressive linke Themen geht. Es gab tatsächlich sehr wahrscheinlich eine ganze Reihe an linken Wählern, die zumindest noch so einen nationalistischen Dreh drin hatten. Das ist jetzt auch nichts wirklich Neues, ne? Dass auch linken Wähler nicht unbedingt, was bestimmte politische Spielfelder angeht, eher reaktionär eingestellt sind. Die sind möglicherweise zur AfD abgewandert. Das ist reine Spekulation, aber es ist nicht völlig unplausibel. Das Wort Kümmererpartei finde ich so ein bisschen schräg, fand ich schon immer ein bisschen schräg, weil Parteien, die sich kümmern, ich weiß nicht genau, was das heißt, ich wähle die, damit die Politik machen, aber nicht, damit sie sich um mich kümmern. Das große Problem auch für die Linke wird sein, dass sehr viele Leute einfach gegen ihre Interessen wählen. Das ist für die Soziologie ein Riesenproblem, wenn man beobachten kann, dass 27% AfD wählen, davon denen sind ein guter Teil Arbeitslose, so ökonomisch Schwache, die wählen eine Partei, die das nicht auf absehbare Zeit für sie besser stellen wird. Mhm. Das ist grundsätzlich ein Thema, was auch eine Linke betrifft, wenn Leute sozusagen Inhalte gar nicht, also wenn Inhalte, politische Inhalte gar nicht das entscheidende Kriterium für Wahlen sind. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, die wählen eventuell gegen ihre Interessen. Es gibt natürlich diese Umfragen, man muss sie mit Vorsicht genießen, auch diese Stichpunkte, wer hat was gewählt, welche Berufsgruppen haben welche Parteien gewählt. Bei der AfD hat man 40% der Arbeiter, 36% von den Arbeitslosen, auch stärkerer Männeranteil offensichtlich bei der AfD als bei Frauen. Wenn wir nochmal bei den Linken bleiben, was genau meint, dass sie gegen ihre Interessen wählen? Sind sie sozusagen aus einer quasi Laune heraus oder aus einem Gefühl heraus rübergeschwenkt oder was meint das? Na, es gibt eine gewisse Schicht, die aus ökonomischen und sozialen Gründen Linke wählen müsste oder vielleicht ein, zwei andere Parteien, aber die Linke müsste ihnen vom Profil am nächsten liegen. Wir haben in Ostdeutschland 32% Leute, die vom Mindestlohn abhängig sind. Den hat auch die SPD mit durchgesetzt auf Bundesebene, aber es wäre dann doch eine Partei, die sozusagen sich dafür stark macht, auch für die Erhöhung des Mindestlohns. Also das sind eigentlich eine ganze Menge Leute, die zumindest was dieses Moment angeht, Linksparteien oder linke Parteien wählen müssten. Jetzt ist aber relativ gut erkennbar, dass sie es einfach nicht tun. Stattdessen gibt es eine Weilerwanderung auch zur AfD. Es gibt als sozusagen plastisches Beispiel Regionen, wo es keine Ausländer gibt, also quasi null und trotzdem wählen 50% die AfD. Habe ich vorhin erst nochmal in einen Wahlkreis gesehen. Da kann man sich fragen, warum wählen die überhaupt die AfD? Nicht, weil es ein Problem gibt, sondern weil es die Projektion eines Problems gibt. Und das ist sozusagen, dann ist es, wird es wahlkampfstrategisch und soziologisch einigermaßen schwierig. Also ich weiß auch gar nicht, wie man einen Wahlkampf machen soll, mit welchen Themen. Wenn sozusagen die Wähler Affizierung eher von so hyperrealen, fingierten, sich gegenseitig immer weiter hochschaukelnden Themen dominiert wird. So, man hat ja zwei Möglichkeiten. Man kann diese Fiktion und diese Projizierung erstmal akzeptieren, dass sie da sind und sagen, damit müssen wir arbeiten, oder man kann parteitechnisch sagen, das ist Quatsch, was ihr denkt, das passt hinten und vorne nicht. Mhm. Was wäre da ein Ansatz? Oder was haben die Parteien gemacht im Wahlkampf? Das weiß ich nicht, weil die Parteien im Wahlkampf auch regional sehr unterschiedlich agiert haben. Ich habe das jetzt mal nicht im Detail angeschaut. Es war schwer zu erkennen, dass es so Linien gab, dass Parteien klare Profile entwickelt hätten. Das fehlt auch, kommen wir vielleicht noch hin, zum Beispiel zu diesem rot-rot-grünen Vorschlag, den es ja leider nicht gab, oder den es leider, das ist aus wissenschaftlicher Sicht, ist es vielleicht kein leider, ist erstmal eine Beobachtung, aber es wäre jetzt schon mal eine Wahlalternative gewesen. Ansonsten wird es sehr spezifisch, was die Projektion und die Phantasmen, die in der Politik zirkulieren, angeht, das ist ambivalent, aber ich kann mich nicht auf die Seite derer schlagen, die sagen, wir müssen das ernst nehmen. Das kommt ja in die Richtung zu sagen, wir müssen die Menschen mit ihren Problemen ernst nehmen, auch wenn es die Probleme gar nicht gibt. Ja, das kann ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, was das heißen soll und wo das hinführen soll. Das heißt, ich muss dann als Partei im Zweifel in Kauf nehmen, dass ich Stimmen verliere. Aber ich kann ja nicht sagen, wie das auch in der Linkspartei in Sachsen weniger, aber auch immer mal gemacht wird, dann muss ich auch ein bisschen die ausländerfeindliche Karte spielen. So diese etwas zugespitzt und drastisch formulierte Wagenknecht-Ecke, die das auch macht. Ein bisschen subtiler, ein bisschen geschickter mit Kapazitätsgrenzen, was am Ende auch nur ein Ausschluss des Fremden bedeutet. Das ist ja der Versuch gewesen, auf Ängste von Menschen einzugehen. Die Ängste sind aber fingiert. Und es hätte vor allem für eine Linkspartei den riesengroßen Nachteil, dass Leute, wenn man solche Themen bespielen will, was inhaltlich schon falsch wäre, aber dazu kommt noch, dass die dann immer dazu tendieren, das Original zu wählen. Also wenn es um rassistische Ausschlüsse geht, was ich der Linkspartei nicht im Kollektiv unterstellen will, versteht mich nicht falsch, aber wenn es darum geht, sozusagen auf dieser Ebene mitzuspielen, wird man wenig Chancen haben, weil da gibt es einen genuinen Spielpartner, der das besser kann, der das länger macht und der es überzeugender macht. Das heißt, es ist für keine von den Parteien, für meine Begriffe, ein Vorteil, irgendwie diese Tonlage bedienen zu wollen. Nun hat die Linke noch ein weiteres Problem, nämlich dass ihre Wähler doch tendenziell eher dem älteren Semester zuzurutschen sind, mal etwas flapsig gesagt, dass die Indie-Wähler auch wegsterben. Ja, dagegen können sie ja wenig tun. Jetzt hat schon die SPD auch kurz angesprochen, wenn wir uns mal die SPD angucken, 7,7% nochmal verloren zu den 12,4%, die sie vorher hatten. Die SPD holt auch in den Zweitstimmen da kaum 10%, in einigen ostsächsischen Kreisen unter 5% gerutscht sogar, also quasi nicht mal über die imaginäre Hürde da gekommen. Zugleich war sie in der Regierungsverantwortung, hat auch einiges erreicht, wenn man es nur beschreibend sieht. Sie hat natürlich zumindest war daran beteiligt, dass diese Personalabbau bei Lehrern, bei den Polizisten, in Schulen, in Hochschulen zumindest gestoppt, tendenziell auch umgekehrt wurde, Stärkung der Schulsozialarbeit etc. Dennoch, egal ob sie Regierung oder Opposition ist, sie kommt nicht auf die Beine in Sachsen. Kann sie machen, was sie will? Ist das quasi fast schon eine hoffnungslose Situation? Ich würde gerne noch einen Satz zur Linkspartei sagen. Das betrifft ein Stück weit auch die SPD. Es gab eine für meine Begriffe furchtbare Kampagne Zukunft Sachsen, die darauf abstellte, taktisch zu wählen und die CDU zu stärken, um die AfD zu schwächen. Ich weiß nicht, welchen Effekt das hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass der Effekt nicht so klein ist, weil es sozusagen im letzten Moment gab es ja noch ein paar Drehungen Richtung CDU, die nicht abzusehen waren. Darüber kann man jetzt streiten. Ich weiß bloß nicht genau, wie man sozusagen als progressive Bürger und Bürgerinnen einer Stadt zum Beispiel eine tendenziell rechtsoffene Partei wie die CDU stärken will, um die noch rechtere Partei zu verhindern. Und das dürfte der Linkspartei auch einige Stimmen gekostet haben. Wir wissen aus dem Wahlbezirk im Leipziger Süden, dass die Erststimmen sind deutlich höher als die Zweitstimmen. Da kann man also von ausgehen. Und man weiß das auch, dass es einige Wahlzettel gab, wo Erststimme Jule Nagel, Zweitstimme CDU drauf stand. Dann wird es für mich politisch einigermaßen schizophren. Und diese Kampagne hat für meine Begriffe dem Ganzen nicht gut getan, der ganzen Wahlentscheidung. Also das nochmal so ein kleiner Schlenker, weil die SPD könnte das auch betroffen haben. Bei der SPD ist die Sache wirklich kompliziert, weil einerseits gibt es so eine Art ungeschriebenes Gesetz, wenn die SPD was gut macht, kassiert die CDU die Bonuspunkte und wenn sie was schlecht macht, hauen alle drauf. Jetzt bin ich bekanntermaßen nicht der größte Freund von SPD-Parteistrategen, aber die SPD hat einen grundsätzlichen Fehler gemacht, der liegt schon eine ganze Weile zurück. Die haben sich aufgrund von Wahlvorhersagen auf eine bestimmte Position eingeigelt und stehen da reglos in der Ecke und haben das über sich ergehen lassen. Also der Wahlkampf war zwar auf Dulich abgestellt, der sehr viele Sympathien auf sich vereinen kann, er war aber eigentlich völlig unkonturiert, völlig inhaltsleer. Darauf abgestellt, einfach so weitermachen zu machen wie bisher, ohne irgendwie bei sächsischen Verhältnissen. Ja, jetzt will ich der SPD als Regierungspartei nicht unterstellen, dass sie so rechtsoffen ist wie die CDU. Aber immerhin hat die SPD die ganze Zeit die CDU mitgetragen und auch in den CDU-Reihen die ganz rechtsaußen Leute mitgetragen. Dann kann man bei der SPD natürlich sagen, das ist das kleinere Übel, die mitzutragen. Ansonsten haben wir gar keinen Gestaltungsspielraum. Ja, die SPD spielt die ganze Zeit die Karte des kleineren Übels. Das ist auch ein Argument. Ist nur für die Partei selber, naja, suizidal, hätte ich fast gesagt. Also wenn ich immer sage, ich gehe das kleinere Übel, verliere dabei aber jedes Mal wieder Kontur, verliere politische Inhalte und unterliege noch dem alten Mechanismus, weil in der Bildungspolitik haben sie wirklich viel richtig gemacht und viel ausgeglichen, was die FDP damals vergeigt hatte. Die übrigens draußen geblieben ist. Die draußen geblieben ist, das ist, aber die SPD hat sozusagen die Meriten dafür nicht einfahren können. Das kann dann schon wieder eher die CDU auf sich vereinen, weil das dann sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr so genau differenziert wird, dass da die SPD wirklich gute Arbeit gemacht hat. Sie können sich in der Opposition überhaupt nicht einfahren, weil sie dann nicht mal die Chance auf Meriten hätte, ne? Ja, aber es gibt so einen Punkt, man kann zumindest den Moment diskutieren, wann es sinnvoll ist für eine Partei in Opposition zu gehen, um wieder als Partei, das betrifft auch die Bundespartei, das ist sozusagen, Sachsen ist da wie ein kleines Abbild vom Bund, eine klare politische Kontur sich zu erarbeiten und nicht immer nur sozusagen Steigbügelhalter für die CDU zu sein. Da kann man vielleicht nicht so viel steuern, das ist das Gegenargument. Aber die SPD wusste vor anderthalb Jahren schon, dass es auf unter 10% hinausläuft und sie hat ganz konzertiert die Option von Rot-Rot-Grün zum Beispiel ausgeschlagen, immer mit dem Argument, die Wahlvorhersagen geben es nicht wieder. Was ich ein völlig albernes Argument finde, weil man dann das Pferd von der falschen Seite aufzäumt. Es geht ja darum, Politik zu ändern. Es geht auch darum, sächsische Politik zu ändern. Es geht ja nicht nur um Bildungspolitik, es geht um das Polizeigesetz, es geht um Ankerzentren. Es gibt einen Haufen andere Themen, wo die sächsische Politik mit Beteiligung der SPD für meine Begriffe furchtbar ist. Und da hätte die SPD aus dieser passiven Regierungshaltung, die für eine Wahl, also für einen Wahlkampf furchtbar, also es gibt keinen Weg, den man dann gehen kann, rausgehen müssen, um sagen zu müssen, okay, wir wollen Sachsen umkrempeln, obwohl wir gerade eine Regierung sind. Aber das hat man nicht getan. Nun hat man, wenn man uns die, wie gesagt, hat es ja schon eingangs erwähnt, die drei, sag ich mal, ja, linkeren Parteien anschaut, Linke, Grüne und SPD, sind sie, wenn ich das mal schnell zusammenreiche, bei doch einem Wert, der um die 25% liegt, also unterhalb der AfD, also weit weg von allen sagen, eigenen Koalitionen. Selbst wenn sie jetzt vielleicht sich für dieses komplett andere Projekt entschieden hätten, wäre die Frage noch gewesen, hätte das gereicht, wie auch immer. Wenn man sich jetzt mal das ein bisschen anschaut, jetzt ist die SPD ja quasi in der Lage, dass sie aus der Regierung gar nicht mehr rauskommt. Das ist ja fast schon eine paradoxe Situation. Oder jetzt ist sie wieder in der gleichen Lage, wenn wir das jetzt so beschreiben, nämlich sie muss Regierungsverantwortung übernehmen, sie wird das wahrscheinlich auch tun und wird wieder Gefahr laufen, dann sozusagen die 7,7% die Daten nochmals unterbieten. Oder hat sie... Sie muss ja in der Koalition quasi funktionieren. Also wie können Sie diese Differenz, artikulieren? Also Regierungsverantwortung auf der einen Seite und Schärfung des eigenen Profils auf der anderen Seite. Wie soll das funktionieren praktisch? Das ist für die nächsten 5 Jahre ganz, ganz schwierig, weil wir stehen gerade vor zwei schlechten Optionen, was die Regierungsbildung angeht. Entweder es gibt eine schwarz-rot-grüne Koalition, die sich von Anfang an zerreiben wird, weil die Schwarzen, es gibt einen sehr gehörende, ja, quasi eine Hassliebe zu den Grünen, man mag die einfach nicht. Das sind so die Ökoterroristen und da gab es viele auch böse rhetorische Ausfälle von CDU-Seite. Obwohl man sich das in Hessen zum Beispiel auch eigentlich nie hätte vorstellen können, dass das funktionieren würde. Also. Aber ich glaube, die sächsische CDU ist nochmal anders. Vor allem in der Fläche, in der Breite. Da gibt es so viel Nähe, auch politische Nähe zur AfD. Es gibt CDU-Menschen in Meißen, die sind sozusagen nicht zu unterscheiden von NPD-Kadern. Das ist jetzt nicht das Gros der CDU-Leute, aber da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die so scharf auch den Klimawandel leugnen etc. Wenn die mit den Grünen zusammen auf der Regierungsbank sitzen, wird das unheimlich viel Spannung geben von beiden Seiten. Weil die Grünen wird es dann genauso betreffen. Die werden auch sozusagen als für eine bestimmte Klientel, die nicht so CDU-affin ist, schwer wählbar werden zur nächsten Wahl. Die SPD betrifft es genauso. Also die Koalition wird erstens instabil sein und zweitens von beiden Seiten zerrieben. Weil die CDU wird das nur schwer tragen können, die anderen werden es nur schwer tragen können. Die andere Option ist eine Minderheitsregierung mit Duldung der AfD und das können wir auch nicht wollen. Über Koalitionsmöglichkeiten werden wir gleich reden. Wir reden gleich weiter auch über die Grünen, über mögliche Bündnisse. Wir sind hier mit Dr. Robert Feustel, Politikwissenschaftler von der Uni Jena, momentan da beschäftigt sozusagen. Haben uns jetzt schon ein bisschen um die Linken und SPD-Ergebnisse gekümmert, hatten auch jetzt auch schon die Grünen angesprochen, die natürlich jetzt ebenfalls mehr oder weniger gezwungen sein werden, irgendeine Form von Regierungsverantwortung zu gehen, weil die Optionen einfach ausgehen. Die Grünen selbst, schauen wir uns kurz die Ergebnisse an, 12 Sitze haben sie, 8,6% haben sie bekommen letztes Mal